Wirklich gute Psychotherapien funktionieren wie Krankengymnastik für unsere Nerven. Sie lockern Verspannungen und bringen uns gesunde Bewegungsalternativen bei, auf neuronaler Ebene. Weil Hirnnerven kompliziertere Gesellen sind als Muskeln, muss man als Trainer auch abgefahrenere Übungen drauf haben. Hypnotherapeuten arbeiten oft mit Gedankenreisen oder Vorstellungskraft. Damit sollen Schmerzsignale abgemildert und die Wahrnehmung bestimmter Reize umgearbeitet werden. Wie beim Training von Muskeln können auch bestimmte Nerven stärker werden, wenn man sie öfter benutzt. Man wird dabei nicht hypnotisiert wie im Fernsehen, das würde sogar gegen die Regeln verstoßen, denn bei dieser Therapieform soll der Patient selbst die Kontrolle behalten. Bei der Suche nach einem Therapeuten sollte man allerdings darauf achten, einen seriösen Anbieter zu finden. Eine gute Anlaufstelle ist hier das Milton Erickson Institut in Heidelberg, das ausgebildete Therapeuten vermittelt. Bei Reizdarmpatienten hat die Hypnotherapie gute Erfolge gebracht. Viele benötigen deutlich weniger Medikamente, einige sogar gar keine mehr. Wer neben einer Darmkrankheit auch sehr stark unter Angstzuständen und Depressionen leidet, bekommt vom Arzt oft die Empfehlung, Antidepressiva zu nehmen. Selten wird aber erklärt, warum. Das hat einen einfachen Grund. Kein Arzt oder Wissenschaftler weiß das. Erst als man in Studien feststellte, dass diese Medikamente stimmungsaufhellende Wirkung haben, fing man an, die Mechanismen dahinter zu suchen. Eine klare Antwort haben wir bis heute nicht. Über Jahrzehnte wurde vermutet, dass der Effekt durch die Verstärkung des Glückshormons Serotonin zustande kommt. Die neuere Depressionsforschung nimmt auch andere Beobachtungen unter die Lupe. Unsere Nerven könnten durch die Einnahme wieder plastisch werden.